19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0:01. Heute ist schon morgen.